Dem verehrten Genossen Kim Jong-un schürt den anlässlich des 9. Kongresses des Sozialistischen Jugendverbandes Kim Il-sung das Gebietskomitee Primorie des Kommunistischen Jugendverbandes Lenin der Russischen Föderation, die Zweistelle des Gebietes Primorie der allrussischen Gesellschaftsorganisation Jugendgarde Einiges Russland, der Generalverband der Jugend Algeriens, die gesellschaftliche Organisation der Studenten, Jugendlichen und Bürger der Nichtpachtgebundenheit, der erste Sekretär der Regionsleitung Primorie der KP der Russischen Föderation, Anatoli Dolgatschew, der erste Sekretär der Stadtleitung Wladiwostok der KP der Russischen Föderation, Artjom Samsonov, und der Vorsitzende der nigerianisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft Ibrahim Mantu Blumenkörbe.